Mein nächster Gedanke war: Jetzt bist du fertig, jetzt geht's in die Zauberei und Hexerei hinein. Und was willst du gegen diese machen? Wenn ich aber das jammernde Mädchen ansah, so schauerte mich's vor der Möglichkeit der Existenz jener Finsternis und vor der Unmöglichkeit der Hilfe. Es fiel mir ein, dass es Leute gebe, denen man geheimnisvolle Künste zur Abwehr von allerlei dämonischen Übeln zuschrieb und sympathetische Mittel, welchen immer unbedingter Hohe und Niedere huldigten. Sollte ich etwa nach dergleichen Dingen mich umsehen? Das hieße, wie ich längst überzeugt war, Teufel mit Teufel vertreiben. Ich erinnerte mich also bald an eine Warnung, die ich schon einmal bekommen hatte, da ich damit umging, etwa den Namen Jesu an die Tür der Wohnung der Kranken zu heften oder sonst des etwas zu versuchen, weil eben guter Rat oft schwer zu finden war. Unter solchen Gedanken las ich morgens die Losung der Brüdergemeinde jenes Tages, welche lautete: Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen, wollt ihr's denn nun im Fleisch vollenden? Ich verstand den Wink, und Gott sei gepriesen, der mich geleitet hat, stets bei den lauteren Waffen des Gebets und Wortes Gottes zu bleiben. Soll, durchfuhr es mich, gläubiges Gebet nicht auch wieder obige Satansmacht, worin sie nun bestehen möge, etwas auszurichten vermögen? Was sollen denn wir armen Menschlein machen, wenn hier nicht direkte Hilfe von oben zu erflehen ist? Ist Satan hier im Spiel? Ist's recht, es dabei zu belassen? Und kann das nicht durch den Glauben an den wahrhaftigen Gott niedergetreten werden? Wenn Jesus gekommen ist, die Werke des Teufels zu zerstören, soll solches nicht hier vornehmlich festgehalten werden? Gibt's eine Zauberei und Hexerei? Ist's nicht Sünde, sie unangetastet ihr Spiel treiben zu lassen, wenn eine Gelegenheit sich zeigt, ihr mit Ernst die Spitze zu bieten? Mit solcherlei Gedanken arbeitete ich mich in den Glauben an die Kraft des Gebets, auch in dieser Sache, bei welcher kein anderer Rat sonst übrig war, hinein, und ich rief der Kranken zu: Wir beten, sei's was es wolle, wir probieren's, wir verspielen wenigstens nichts mit dem Gebet, und auf Gebet und Gebetserhörung weist uns die Schrift fast auf jeder Seite. Der Herr wird's tun, was er verheißt. So entließ ich sie mit der Versicherung, ihrer gedenken zu wollen, und mit der Weisung, mir wieder Bericht zu bringen. Der gefürchtete Freitag war schon der folgende Tag. Es war der Tag, nach welchem, nach mehrmonatlicher Dürre, gegen Abend das erste Gewitter am Himmel erschien. Für mich ein unvergesslicher Tag. Während die Kranke abends 6 Uhr unter der Haustüre ihres Vetters hinging, überfielen sie, wie sie erzählte, die Gestalten und starke Blutungen begannen. Sich umzukleiden, eilte sie in ihre eigene Wohnung, und während sie auf dem Stuhle dort saß, war es ihr, als müsste sie unaufhörlich etwas einschlucken, das sie nach einigen Augenblicken ganz außer sich brachte. Sie fuhr rasend durch beide Stuben und begehrte hitzig ein Messer, welches ihr aber die erschrockenen Geschwister nicht in die Hände kommen ließen. Dann eilte sie auf die Bühne, sprang auf das Gesimse des Fensterladens herauf und stand bereits außer dem Laden in freier Luft, nur noch mit einer Hand nach innen sich haltend, als der erste Blitzstrahl des nahenden Gewitters ihr ins Auge fiel, sie aufschreckte und weckte. Sie kam zur Besinnung und rief: »Um Gottes Willen, das will ich nicht!« Der lichte Augenblick verschwand, und im wiederkehrenden Delirium erfasste sie einen Strick. Woher, ist ihr heute noch unerklärlich, und band ihn künstlich um das Gebälke der Bühne mit einer Schlaufe, die sich leicht zusammenzog. Schon hatte sie den Kopf beinahe ganz in die Schlaufe hineingezwängt, als ein zweiter Blitzstrahl durch das Fenster ihrer Augen traf, der sie, wie vorhin, wieder zur Besinnung brachte. Ein Tränenstrom floss ihr am folgenden Morgen von den Augen, als sie den Strick am Balken erblickte, den sie bei der besten Besinnung so künstlich umzubinden nicht imstande gewesen wäre. Sie blieb nun ein wenig wach und kroch, von den fortgesetzten Blutungen äußerst erschöpft, den kurzen Weg zu ihres Vetters Haus. Dass sie die Treppen hinaufkam bis zur Bühnenkammer, da sie damals schlief, war alles, was sie vermochte, und bewusstlos sank sie aufs Bett. Jetzt wurde ich gerufen, da schon das Gewitter ausgebrochen war, gegen 8 Uhr abends. Ich fand sie ganz im Blute schwimmend, das überall durch die Kleider am Oberleibe sich drängte. Die ersten Trostworte, die ich ihr zurief, hatten die Folge, dass sie ein wenig erwachte und ausrief: »Oh, die Gestalten!« »Siehst du sie denn?« fragte ich. Die Antwort war ein jammerndes Stöhnen. Da hob ich mit Ernst an zu beten, während draußen der Donner rollte. Was ich sprach, weiß ich nicht mehr. Doch wirkte es nach einer Viertelstunde so entscheidend, dass sie ausrief: »Jetzt sind sie weg!« Bald kam sie ganz zu sich, und ich entfernte mich auf etliche Augenblicke, bis sie ganz umgekleidet war. Es war unter uns nur ein Loben und Danken, als wir sie wieder so völlig verändert auf dem Bett sitzend antrafen. Von jenem Tage an hörte obige Plage auf, und nur etliche Male noch sah sie Gestalten vor sich, als wollten sie auf sie eindringen, jedoch ohne dass etwas weiteres geschah, bis auch das aufhörte. Mochte nun an der Sache sein, was es wollte, geholfen war's. Indessen war die Arbeit jener Nacht noch lange nicht vorüber. Während wir noch umherstanden, auch Lobgesänge sangen, sank die Kranke rückwärts, wie sonst, wenn Dämonisches sie überfiel. Es kamen zornige Drohworte, bei denen ich aber leichte Stille gebieten konnte. Dann kehrte die Besinnung scheinbar zurück. »Sie können jetzt gehen«, sagte sie. »Kann ich aber ruhig sein?« entgegnete ich. »Warum nicht?« fuhr sie fort. »Sie trauen einem auch gar nicht.« »So?« sagte ich. »Nein, ich traue dir nicht.« Worauf ich Hut und Stock wieder beiseite legte. Noch sprach ich ein kurzes Gebet, als es hohnlachend ausbrach und sagte: »Du hast recht getan, dass du nicht gegangen bist. Du hättest verspielt und alles verloren.« Ich achtete nicht sehr auf das Gesprochene und sprach und handelte auf die gewöhnliche Weise. Plötzlich brach mit ganzer Stärke der Zorn und Unmut der Dämonen los, und es wurde eine Menge Äußerungen folgender Art vernommen, meist mit heulender und wehklagender Stimme: »Jetzt ist alles verspielt! Jetzt ist alles verraten! Du verstörst uns ganz! Der ganze Bund geht auseinander! Alles ist aus! Alles kommt in Verwirrung! Du bist schuld daran mit deinem ewigen Beten! Du vertreibst uns doch noch! Wehe! Wehe! Alles ist verspielt! Unser sind 1067 und derer, die noch leben, sind auch viele!« Von denen, die noch leben, hieß es: »Aber die sollte man warnen! O wehe ihnen! Wehe! Sie sind verloren!« Ich sagte hier dazwischen hinein: »Die noch leben, können sich bekehren. Gott vermag sie wohl noch zu retten. Denket ihr nur an euch!« Da erhielt ich mit starker Stimme die Antwort: »Sie haben sich mit Blut verschrieben!« »Wem denn?« »Dem Teufel, dem Teufel!« Von solchen Blutverschreibungen wurde später oft die Rede, besonders mit dem Beisatz: »Gott verschworen, ewig verloren!« Als ob solche Verschworene keiner Bekehrung und Rettung mehr fähig wären. Doch schien sie das mehr nur von sich, den Verstorbenen, zu sagen. Im gegenwärtigen Augenblicke zeigte sich bei den Dämonen nur Verzweiflung, weil der Weg in den Abgrund ihnen gewiss schien. Das Gebrüll der Dämonen, die zuckenden Blitze, die rollenden Donner, das Plätschern der Regengüsse, der Ernst der Anwesenden, die Gebete von meiner Seite, auf welche die Dämonen nach oben beschriebener Weise ausfuhren. Das alles bildete eine Szene, die sich kaum wird jemand auf eine der Wirklichkeit entsprechenden Weise vorstellen können. Nach einigen Stunden jedoch wurde alles ruhig und ich schied freudiger als je von der Kranken. Bereits konnte ich mich genügend überzeugen, dass der Kampf, in dem ich stand, ein ganz eigentümlicher war, über dessen Bedeutung mir schon jetzt einiges Licht aufging, die mir aber erst im Weiteren ganz klar wurde. Wenn übrigens die Dämonen unter anderem äußerten, »Niemand in der Welt hätte uns vertrieben, nur du mit deinem ewigen Beten und Anhalten setztest es durch«, so war mir das nicht so ganz unerklärlich, denn nicht so leicht würde sich einer so hergegeben haben als ich und sicherlich die am wenigsten, die, indem ich ehrlich genug bin, auch solche Äußerungen niederzuschreiben, mich einer hochmütigen Selbsterhebung zeihen wollen. Das zuletzt Erzählte fiel im August 1842 vor. Es zeigte sich schon in den nächsten Tagen, dass bei der Kranken keineswegs alles entfernt war. Die Zeit wollte mir freilich jetzt lange werden, besonders da ich durch manche andere Arbeiten, zu denen ich mich nebst meinem Amte verpflichtet hatte, oft in das äußerste Gedränge kam. Ein teurer Freund in meinem Nachbarlande, dem ich in jener Zeit Gelegenheit und Mut hatte, meine schwere Lage zu schildern, wies mich endlich auf das Wort des Herrn hin. »Diese Art fähret nicht aus, denn durch Beten und Fasten.« Und durch weiteres Nachdenken kam ich darauf, dem Fasten mehr Bedeutung zu geben, als man ihm gewöhnlich gibt. Sofern dasselbe ein tatsächlicher Beweis vor Gott ist, dass der Gegenstand des Gebets dem Beter ein wahres und dringliches Anliegen sei, und sofern es die Intention und Kraft des Gebets im hohen Grade verstärkt, ja ein fortgesetztes Gebet auch ohne Wort repräsentiert, konnte ich glauben, dass es nicht ohne Wirkung sein werde, besonders da für den Fall, in dem ich stand, ein besonderes Wort des Herrn vorlag. Ich versuchte es, ohne jemanden etwas davon zu sagen, und muss bekennen, dass die nachfolgenden Kämpfe mir außerordentlich dadurch erleichtert wurden. Besonders gewann ich das damit, dass ich viel ruhiger, bestimmter und fester reden konnte, auch nicht mehr nötig hatte, so lange Zeit zu verweilen. Ich fühlte, dass ich ohne da zu sein wesentlich einwirken konnte, und wenn ich kam, gewahrte ich oft in wenigen Augenblicken bedeutende Resultate. Dies war namentlich bald nach dem Vorfall im August der Fall, da die Kranke bestimmter einen Dämon der bösesten Art in sich fühlte. Sie lag oft wie tot da, indem ihr der Atem von innen aufgehalten wurde. Sie wurde auf allerlei Weise innerlich gestochen und gedrückt, bisweilen auch äußerlich so gelähmt, dass sie kaum ein Glied aus eigenem Vermögen bewegen konnte. Dabei war sie äußerst mürrisch und widerwärtig, und besonders widrig wurden ihr Besuche von mir. Das Ärgste aber war, dass abermals von innen heraus, wie mit einem stechenden Instrumente, Blut gegen die äußerste Haut getrieben wurde und so die Blutungen von neuem begannen, wiewohl die Ursache jetzt eine andere als früher zu sein schien. Ich fastete, fand aber gerade an jenem Tage die Umstände am schlimmsten. Doch wurde durch das Gebet das Bluten alsbald gestillt. Aber der Dämon sprach aus ihr so trotzig, höhnisch und gotteslästerlich, dass ich mich ganz stille hielt und, der stillen Kraft des Gebets vertrauend, zum Fortgehen mich anschickte. Jetzt wollte mich's wieder aufhalten, aber sichtbar so, dass es mich wie zum Besten hatte. Ich ging daher, und was es auch nachher tobte und wütete, ja, obwohl man mich wieder rufen wollte in der Besorgnis, das Leben der Kranken stehe auf dem Spiel, so ließ ich mich nicht mehr zum Besuche bewegen. Wirklich brach auch in der nächsten Nacht die Gewalt des Dämons, und am dritten Tag wich er fast ohne ein Wort von meiner Seite, freilich so, dass der Hals innen ganz verbrannt wurde, was ihr längere Zeit viel Beschwerden und Schmerzen verursachte.